allein zu Hause bist und glaubst, dass dich die Welt vergisst, dann denk daran, wie bald sich das schon ändern kann. Wenn du allein zu Hause bist, wenn dir das Glück ein Fremdwort ist, dann sag es mir, ich komme gleich, ich komm zu dir. Stell dir vor, ich streichle deine Hände. Stell dir vor, ich küsse dich ohne Ende. Stell dir vor, dass ich den Schlüssel fände zu unserem Glück. Ja, wenn du allein zu Hause bist und glaubst, dass dich die Welt vergisst, dann denk daran, wie bald sich das schon ändern kann. Einsamkeit ist nichts für schöne Frauen. Gerne will ich täglich nach dir schauen. Und du kannst mir ganz gewiss vertrauen. Denn wenn du allein zu Hause bist und glaubst, dass dich die Welt vergisst, dann denk daran, wie bald sich das schon ändern kann.